Weite hinaus ins weltgrößte Irrenhaus. Dort wandelten lauter emotional gestörte Figuren, welch groteskes, widriges Lichtspielhaus. Eine offene Psychiatrie voll von konsumierenden Huren, ihnen verkommen, äußerlich nur unter Brechreiz anzusehen. Hörte, wie sie sich mit Durchhalteparolen überfuhren, sah über jedem Haupt eine unsichtbare Selbstanklage stehen. Ich habe mich schuldig gemacht gegenüber meinem eigenen Ich. Was ich hier zu leben habe, ist selbstmörderisch. Doch ich stecke in dieser laut tönenden Tretmühle fest, die meine Ich-Feigheit immer weiter anschwellen lässt. Ich habe mich mitschuldig gemacht am Verlust der Menschlichkeit. Ich bin ein Zahnrad, der sich vorwärts drängt in Bewusstlosigkeit. Alles um mich herum ist auf Betäubung ausgerichtet. Und es gibt keinen drinnen, die Uniformität verpflichtet. Ich habe mich schuldig gemacht an meinem eigenen Ich. Der Verlust an Selbstachtung formte mich abstoßend hässlich. Ich funktioniere nur noch wie mein täglicher Schulgang. Man hat mich verhaftet. Ich bekam lebenslang. Ich habe mich einfach so einfangen lassen. Bin nur noch ein Teil der Massen. Ich bin ein Zahnrad, der sich vorwärts drängende Bewusstlosigkeit. Ich fügte mich in eine fremdverwaltete Zeit. Alles um mich herum ist auf Betäubung ausgerichtet. Und es gibt keinen drinnen, die Uniformität verpflichtet. Als ich diesen Ausflug unternahm, ins weltgrößte Massenvernichtungs-Irrenhaus, da sah ich überall nur Scham. Und jeder, den ich sah, sehnte sich nach Haus. Doch dieses Irrenhaus gewährt kein Ausgang. Hier gilt mitgehangen, mitgefangen. Die viel zitierte Freiheit basiert auf Zwang und auf ein allgemeines Verlangen. Ich träume von einer Rückkehr zu mir. Aber wo bin ich? Wo sind wir? Wohin wurde das Echte von uns verbannt? Wer hat uns den Stempel der Perfidie eingebrannt? Wer hält uns? Wer oder was zum Teufel hält uns? Wer oder was hält uns hier? Wer oder was hält uns? Was hält uns? Was hält uns? Was hält uns?